Telekom Fernsprecher Cottbusserdamm 70 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein mit schwarzem Edding aufgetragener Spruch mit der Aufschrift Terrorist, Toke, Rala, Pass, Mogulai sowie ein rechts neben dem Hinweisschild der Telekommunikation mit den einzelnen Rufnummern angebrachtes Pflaster. Sieht so aus wie ein wasserdichtes Pflaster. Sowie ein an einem Baum angebrachtes Hinweisschild mit der Aufschrift Kunst- und Trödelbazar Berlin-Neukölln auf dem Gelände der ehemaligen Kindelbrauerei Werbelinstraße 50 zwischen Hermann und Karl-Marx-Straße, neu ab 2. Dezember 2007, jeden Sonntag ab 7 Uhr, im Winter auch Hallentrödel. Viele Parkplätze, Auto am Stand möglich. U-Bahn, Höhe, Rathaus Neukölln. Info und Bestellungen und dann kommt eine Mobiltelefonnummer. Ansonsten, außer einer leeren Brötchentüte der Firma Leckerback und einer Rechnung über einen Sharp-Taschenrechner. Hier, Cottbusserdamm, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.